rase auf die Villa zu wie eine Fliege auf die Windschutzscheibe. Mach was ich... Ah! Bob, halt an! Was ist denn los? Peter sagt, du sollst das Boot stoppen. Sofort! Mein Gott, das Seil! Ist Peter etwa... Peter ist auf dem Dach! Was? Auf dem Dach? Aber woher weißt du das denn? Ich hab den Gleitschirm gesehen. Und hier, der Karabinerhaken ist völlig unversehrt. Die lösen sich nicht von allein. Peter muss ihn gelöst haben, damit er nicht durch unser Boot vom Dach gezogen wird. Ich versuche mal, einen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Erster und Zweiter, bitte kommen! Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das? Jemand hat geschossen. Ja, das habe ich auch gehört. Aber das kann doch nur von der Insel gekommen sein. Wenn Peter nun... Ruhe bewahren, Bob. Ruhe bewahren? Du bist gut, Just. Was ist, wenn jemand auf Peter geschossen hat? Das ist eine vollkommen haltlose Mutmaßung. Aber was machen wir denn jetzt? Wir gehen an Land. Aber diesmal rudern wir, sonst machen wir auf uns aufmerksam. Okay. So. Willst du den Rucksack nicht mitnehmen? Zu schwer. Wer weiß, was uns auf der Insel erwartet. Aber ist der Inhalt deines Rucksacks nicht wichtig? Mag sein. Aber dann ist er hier wenigstens in Sicherheit. Komm. Bist du sicher, dass Peter auf dem Dach ist? Also, ich sehe ihn jedenfalls nicht. Naja, vielleicht ist er auf der anderen Seite. Hey, da hat er ein Motorboot angelegt. Oh oh. Denkst du, was ich auch denke? Der Nachtschatten? Genau. Ich weiß. Es ist nicht sehr detektivisch, von einer schwarzen Corvette auf ein schwarzes Motorboot zu schließen, aber es wird schon irgendwie zu ihm passen. Und das auch. Jemand hat das Schloss des Tors aufgeschossen. Damit ist zumindest mal geklärt, worauf geschossen wurde. Nämlich nicht auf Peter. Gott sei Dank. Aber was jetzt? Hier treibt sich immer mit einer Waffe rum. Ob nun der Nachtschatten oder jemand anderes. Das ist auf jeden Fall nicht gut, Just. Was sollen wir tun? Wir könnten das Motorboot sabotieren und abhauen, aber dann... Dann würde Peter hier festsitzen. Genau. Deshalb gehen wir jetzt da rein und suchen nach ihm. Das Gelände sieht genauso aus wie auf den Plänen, die Bradley uns gebracht hat. Dort hinter dem kleinen Hügel müsste ein Gartenhaus oder sowas sein. Das wäre für erst ein gutes Versteck. Okay. Also, ich sehe niemanden. Aber ich, da vorne auf dem Dach ist Peter. Ihm geht's offenbar gut. Und er hat die Finger auf die Lippen gelegt. Er weiß also, dass wir nicht allein sind. Oh, Gott sei Dank ist alles in Ordnung mit ihm. Aber was machen wir jetzt? Wir holen Peter vom Dach runter. Ja, und wie, bitteschön? Ich habe die Architekturpläne gestern eine Weile studiert. Im oberen Stockwerk gibt es eine Luke, die aufs Dach führt. Vermutlich kann sie Peter von außen nicht öffnen. Aber wenn es uns gelingt, in die Villa zu kommen, können wir Peter aus seiner misslichen Lage befreien. Und... Wenn wir Eugene oder dem Nachtschatten direkt in die Arme laufen? Wir sind eben vorsichtig. Was war das? Das war der Klang des Todes. Wer seid ihr? Antwortet! Wir sind... Unsere Namen sind Justus und Bob Knox. Bitte tun Sie uns nichts. Sir, bitte. Knox? Ihr seid Charles Knox Söhne? Nein. Seine... Neffen. Was treibt ihr hier draußen? Wir haben einen Schuss gehört. Und dann sind wir raus, um nachzusehen. Und ihr wart die ganze Zeit hier auf der Insel, um euch die Lichtschau anzusehen, während euer Onkel auf der großen Galafeier der Stadt weit, nehme ich an. Ja, ganz genau. Tja, die Show ist vorbei. Vorwärts! Mein Finger am Abzug ist sehr nervös und wir wollen doch nicht, dass ein Unglück geschieht, oder? Was haben Sie vor, Sir? Wer sind Sie und wohin wollen Sie... Vorwärts, habe ich gesagt, Junge, los! Und du auch! Hat einer von euch den Schlüssel für die Hütte? Nein, Sir, der muss irgendwo im Haus. Dann ebenso! Rein mit euch! Was haben Sie mit uns vor? Maul halten! Er stellt einen Spaten unter die Türklinke, sodass wir sie nicht mehr herunterdrücken können. Wir sitzen in der Falle. Was jetzt, Just? Wir sitzen nicht in der Falle. Dieser Nachtschatten mag gefährlich sein und skrupellos, aber besonders schlau ist er nicht. Er hat sogar vergessen, uns zu durchsuchen und uns die Lampen abzunehmen. Was für ein Trottel. Ja, er hat halt nicht gedacht, dass wir gefährlich werden können. Das war auch meine Absicht. Und nun sollten wir sehen, wie wir herauskommen. Es gibt bestimmt einen Weg. Was ist denn das für ein Ding? Sieht aus wie ein Generator. Und warum haben wir dann keinen Strom? Weil der Generator nicht läuft. Aber wenn man ihn anstellen würde... Dann würde die Alarmanlage reaktiviert werden. Ja, und wie schaltet man das Ding nun ein? So. Eigentlich müsste das Ding jetzt laufen. Diese Anzeige hier zeigt nicht zufällig an, wie viel Benzin noch im Tank ist, oder? Weil die steht nämlich auf Null. Ich fürchte, wir sitzen doch in der Falle. Was machen wir denn jetzt? Peter sitzt auf dem Dach fest und selbst wenn er da irgendwie runterkommt, läuft er womöglich noch dem Nachtschatten in die Arme. Oder Eugenie. Eugenie eher nicht. Wieso nicht? Weil Eugenie gar nicht hier ist. Er ist nicht hier? Aber du hast ihn doch selbst am Fenster gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Das war eine Notlüge. Sag mal, bist du bescheuert? Warum? Weil ich Angst hatte, ihr würdet sofort wieder umkehren wollen. Angesichts der Situation, in der wir uns befinden, wäre das auch nicht die schlechteste Idee gewesen. Wenn wir einfach an Bord des Bootes geblieben wären, hätten wir seelenruhig abwarten können. Wir hätten das Boot des Nachtschattens sabotieren können, dann hätte er hier festgesessen und alles wäre in bester Ordnung gewesen. Ich weiß, es ist mein Fehler. Ja, aber genau. Ich fasse es einfach nicht. Du hast uns belogen, Justus. Was sollte das? Ich weiß es nicht, Bob. Es war einfach ein spontaner Gedanke. Ich wollte Feuermond finden. Ich wollte das Rätsel lösen. Du wolltest Eugenie zuvorkommen. Das war der einzige Grund, Justus. Du wolltest das Bild finden, bevor er es findet. Natürlich wollte ich das, damit er es nicht stiehlt. Nein, Just. Nicht nur deshalb. Du willst es ihm zeigen. Und zwar nicht nur aus Rache, sondern weil du beweisen willst, dass du besser bist als er. Nur darum geht es. Er hat uns an der Nase rumgeführt, Bob. Die ganze Zeit. Es wird Zeit, dass ihn endlich jemand stoppt. Jemand? Du meinst, dass du ihn stoppst? Ja, ich verdammt nochmal. Ich will das Gemälde finden, bevor er es stiehlt. Ist das denn so schwer zu verstehen? Damit tust du genau das, was Eugenie von dir erwartet. Er wollte doch, dass du am Fall dranbleibst. Und warum? Damit du ihm den Nachtschatten und Julianne vom Hals schaffst. Eugenie hat deine größte Schwäche erkannt und ausgenutzt. Dein Ehrgeiz. Genau wie beim letzten Mal. Du willst Eugenie schlagen. Du willst es ihm zeigen, aber du spielst immer noch nach seinen Regeln. Jetzt sitzen wir in der Falle und können gar nichts mehr unternehmen. Ja, Mission gescheitert, würde ich sagen. Ende aus finito. Hey, da ist jemand an der Tür. Vielleicht Peter. Ich schätze, jetzt würdet ihr mir einen Gefallen. Brittany. Wie kommst du hierher? Also in der Kurzfassung. Ich sah mir die Übertragung der 200-Jahr-Feier im Fernsehen an. Und plötzlich kam mir die Luftaufnahme von Knox Island unglaublich bekannt vor. Ich wollte euch gleich anrufen, aber da fiel auch schon der Strom aus. Dann bin ich zur Küste gefahren, habe mir das Motorboot von Millers Eltern ausgeliehen und bin direkt hierher gefahren. Und als ich gerade auf die Villa zugeschlichen bin, hat mich ein kleines Steinchen am Kopf getroffen. Peter sitzt nämlich oben auf dem Dach. Er gab mir ein Zeichen, dass ich die Tür dieses Häuschens hier öffnen soll. Et voilà, hier bin ich. Danke. Der Nachtschatten hat uns hier eingesperrt. Er ist hier? Ja, da er über die gleichen Informationen verfügt wie Eugenie, nutzt er wohl die Gunst der Stunde, um Feuermond selbst zu stehlen. Aber er rechnet nicht mit uns, es dürfte also ungefährlich sein, das Haus zu betreten. Du willst es betreten? Bist du verrückt? Er ist da drin! Ja, und Peter ist auf dem Dach. Wenn wir bis zur Dachluke kommen und ihn befreien, dann können wir abhauen. Also... ich gehe da nicht rein. Wie du meinst. Bob? Okay. Hörst du? Er durchsucht die Räume. Hör mal, jetzt geht er die Treppe rauf. Das Erdgeschoss hat er wohl gerade abgesucht. Just, die Treppe knarrt fürchterlich. Wir kommen niemals nach oben zur Dachluke, ohne dass der Kerl uns hört. Das stimmt wohl. Hey, siehst du das? Was denn? Da am Türrahmen. Da ist eine Metallschiene eingelassen. Ja, sieht aus wie bei einem Käfig. Seltsam. Das passt gar nicht zum Rest des Hauses. Diese Dinger befinden sich im ganzen Haus. An jeder Tür und jedem Fenster. Woher willst du das wissen? Weil sie auf den Architekturplänen eingezeichnet waren. Ich hatte schon die ganze Zeit die Vermutung, was das sein könnte. Jetzt habe ich den Beweis. Willst du mir nun verraten, was das ist, oder muss ich raten? Ich verrate es dir. Wie sagtest du vorhin, Bob? Charles Knox ist ein sehr vorsichtiger Mann. Da gebe ich dir recht. Er hat sehr große Angst vor Einbrechern. Deshalb hat er aus der Villa eine Mausefalle gemacht. Eine Mausefalle? Wo siehst du hier eine Mausefalle? Da, der kleine Kasten da an der Ecke. Ein Bewegungsmelder. Und da, über den Türen und Fenstern befinden sich Gitter, die in die Wände eingelassen sind. Sollte jemand das Haus betreten, ohne den Bewegungsmelder abzuschalten, dann schnappt die Mausefalle zu. Dann krachen die Gitter vor den Fenstern und der Tür runter. Sie machen aus dem Haus ein Gefängnis. Ja, tatsächlich. Lass mich raten. Das alles hätte heute Nacht funktioniert, wenn die Insel Strom gehabt hätte. Exakt. Vielleicht wäre das Sicherheitssystem sogar schon aktiviert worden, wenn das Tor gewaltsam geöffnet wurde. Dann hätten die Gitter niemanden ein-, sondern ausgesperrt. Victor Eugenie wusste davon. Ihm war klar, dass die Energieversorgung der Insel unterbrochen werden muss, um in die Villa einzusteigen. Der Generator, wenn er mit Benzin versorgt wäre und wir ihn einschalten können, dann würde der Bewegungsmelder funktionieren. Und wir können in aller Seelenruhe Peter beim Abstieg vom Dach helfen, während der Nachtschatten hier wie eine Maus in der Falle sitzt. Und genau das machen wir jetzt. Ja, aber wie denn? Falls du daran denkst, ein Motorboot anzuzapfen, es wird nicht funktionieren. Es hat einen Dieselmotor, kein Benziner. Richtig, dann bist du nur noch einen Schritt von der Lösung entfernt. Was macht er denn da? Er scheint Probleme mit deiner Tür zu haben. Umso besser, dann ist er erstmal beschäftigt. Was ist denn da drin für ein Krach? Hat er euch etwa entdeckt? Zum Glück nicht. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Kommt mit. Aber wo willst du denn hin? Benzin holen. Aber wie oft soll ich es denn noch sagen? Wir haben nur Diesel, kein Benzin. Wir nicht, aber der Nachtschatten. Sein Motorboot ist so schnittig, dass es garantiert nicht mehr einen läppischen Dieselmotor tuckert. Ja, du hast recht. Wo ist denn eigentlich euer Boot? Wir haben es ein Stück weiter zwischen den Felsen versteckt. Zusammen mit... Zusammen mit was? Zusammen mit einem Objekt, das in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielt. Und das weder Eugenie noch dem Nachtschatten in die Hände fallen darf. Der Nachtschatten kommt aus dem Haus. Weg hier! Was war das für ein Knall? Hat er immer geschossen? Das klang nicht wie ein Schuss. Ja, als würde etwas zerbrechen. Peter! Er muss den Nachtschatten vom Dach aus gesehen haben. Und hat also es vom Dach geworfen, um den Nachtschatten abzulenken und uns zu retten. Und wo ist er jetzt? Der Nachtschatten, meine ich. Da kommt er. Oh nein, der hat bestimmt gemerkt, dass wir ausgebrochen sind. Verdammt. Wir hätten den Spaten wieder unter die Türklinke klemmen sollen. Jetzt kommt er hierher. Was jetzt? Er wird uns nicht sehen. Nein, das wahrscheinlich nicht. Aber was er ohne jeden Zweifel sehen wird, ist dein Boot, Brittany. Verdammt! Du sagst es. Und was machen wir jetzt? Er hat eine Waffe. Wir können nichts machen. Nur abwarten und das Beste hoffen. Er geht auf sein Boot. Will er etwa abhauen? Nein, er kommt schon zurück. Was hat er denn da in der Hand? Eine Axt. Da steckt ein Loch in dein Boot. Mensch, hier vorne ist Sachbeschädigung. Gringos. Mein Gott. Das war Millers Boot. Er wird mich umbringen. Wir beweinen dein Boot später, okay? Und Miller wird dich nicht umbringen. Der Nachtschatten hingegen schon. Also los, wir setzen uns am Plan die Tat um. Sei bloß vorsichtig, Just. Der Kerl könnte jeden Augenblick zurückkommen. Eben deshalb müssen wir uns beeilen. Und wie kriegen wir das Zeug nun da raus? Sollen wir etwa ein Taschentuch tränken und es über dem Generator wieder ausbringen? Wir brauchen einen Kanister oder sowas. Und einen Schlauch. Hier ist ein kleiner Kanister. Gut, die Sache mit dem Schlauch könnte allerdings wirklich kompliziert werden. Bob, deine Idee mit dem Taschentuch ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wie bitte? Hier sind ein paar alte Lappen. Wenn wir sie in den Tank halten, bis sie sich mit Benzin vollgesogen haben, dann ist das zwar eine sehr zeitintensive, aber letztendlich erfolgversprechende Vorgehensweise. Der Villa und ging den Weg hinunter, aber da muss er wohl irgendwo abgebogen sein. Mann, er könnte jeden Moment wieder auftauchen. Da, etwas hat sich bewegt. Vielleicht nur ein Tier. Oh, das war kein Tier. Der ist immer zwischen den Felsen rumgelaufen. Ich habe es genau gesehen. Oh mein Gott, der Nachtschatten legt die halbe Villa in Schutt und Asche. Aber wenn der Nachtschatten noch im Haus ist, wer schleicht sich denn dann hier draußen rum? Warum blickt er mich so an? Bob und ich haben niemanden gesehen. Glaubt ihr, ich habe mir das ausgedacht? Da war wirklich jemand. Ihr vertraut mir noch immer nicht, nicht wahr? Mein Gott, was soll ich denn noch alles tun, um zu beweisen, dass ich euch nicht belüge? Bob, wie groß ist die Benzinausbeute? Naja, nichts Besonderes. Aber der Generator müsste auf jeden Fall anspringen und für die Aktivierung der Mausefalle reicht es allemal. Ich sehe mal nach, ob da wirklich jemand ist. Allein? Ja, ihr beide kümmert euch um den Generator. Bringt ihn zum Laufen. Du weißt ja, wie das geht, Bob. Aber, wenn du erwischt wirst... Ich pass schon auf mich auf. Wir treffen uns am Generator. Die Tür zu, Brittany. Ich muss die Taschenlampe benutzen. Sag mal, soll ich nicht besser draußen, wie sagt ihr, Detektive dazu, Schmiere stehen? In Ordnung. Das ist eine gute Idee. Oh. Brittany? Brittany, wo bist du? Es raschelte. Es knackte. Doch jedes Mal, wenn Justus sich umblickte, war da entweder gar nichts oder es huschte lediglich eine Maus in eine Felsspalte. Hatte Brittany sich doch getäuscht? Oder hatte sie gelogen? Da sah Justus plötzlich ein weißes Segelboot, das im Mondlicht strahlte wie eine Geistererscheinung. Bob erwachte mit pochenden Kopfschmerzen. Er hockte auf dem Boden, seine Arme waren auf den Rücken gedreht und an etwas gefesselt. Es roch nach Öl und Benzin. Er war also im Generatorhaus. Mit seinen Fingern kam er nicht weit, aber weit genug, um sein Taschenmesser zu erreichen. Na schön, dann befreie ich mich eben selbst. Als Bob sich endlich befreit hatte, bemerkte er, dass die Tür wieder mit dem Spaten verkeilt worden war. So ein Mist! Der letzte Knoten war kein Knoten, sondern nur eine Schlaufe. Endlich hatte Peter den Gleitschirm wieder frei. Er legte den Gurt um, trat an den Rand des Daches und sprang. Als der Mann an Justus' Versteck vorbeilief, gab es keinen Zweifel mehr. Es war Victor Eugène. Justus musste handeln, solange noch Zeit blieb. Er sprang auf und rannte ihm nach. Ins Haus. Peter setzte zur Landung an. Geschickt fing er die Wucht des Aufpralls ab. Da erblickte er den Mann im weißen Anzug, der auf die Villa zurannte. Victor Eugène. Verdammt! Bob schüttete den letzten Tropfen Benzin in den Tank. Viel war es nicht, aber es musste reichen. Er zögerte. Er hatte keine Ahnung, was da draußen vor sich ging. War Peter noch auf dem Dach? Hatte Justus den Fremden gefunden? Wo war Brittany? Den Generator einzuschalten, konnte genau die richtige Entscheidung sein oder genau die falsche. So ein Mist. Also gut. Ah, nun komm schon. Ach, hier steckst du. Was machst du denn hier? Hallo, Mr. Jeune. Justus, es hätte mich gewundert, dich heute Nacht nicht mehr zu Gesicht zu bekommen. Verzeih mir bitte meine Unhöflichkeit, aber ich muss mich ein wenig beeilen. Wir unterhalten uns später, versprochen. Nun, Mr. Jeune, Sie wissen vermutlich, was gerade geschehen ist. Sobald sich einer von uns bewegt, wird die Tür, die Sie gerade geöffnet haben, versperrt und Sie stecken in einem Käfig. Sie wollen sich mit mir unterhalten? Ich denke, jetzt haben Sie ausreichend Gelegenheit dazu. Was hast du getan? Den Notstromgenerator eingeschaltet. Genau genommen war es wohl Bob. Wenn Sie sich bewegen, dann... Ich habe es begriffen, Justus. Und du offensichtlich auch. Mit einer einzigen Bewegung könntest du mich in diesem Raum einsperren. Aber dann würden sich auch die Gitter vor dem Fenster schließen. Und du würdest dir selbst den Weg abschneiden. Du steckst in der Zwickmühle. Das muss sehr frustrierend sein. Sie sind im Ziel Ihrer Träume zum Greifen nah. Feuermond hängt hinter Ihnen an der Wand. Aber Sie können es nicht erreichen. Das muss frustrierend sein, Eugène. Und nun wirst du mir vermutlich erzählen, dass unser geschätzter Inspektor Cotter bereits unterwegs ist. Exakt. Bis dahin haben wir noch Zeit, die wir für eine Unterhaltung nutzen können. Nun, wahrscheinlich hast du recht. Es ist ohnehin erstaunlich, dass wir nicht schon früher Gelegenheit hatten, uns in aller Ruhe zu unterhalten. Nachdem ich so lange Zeit nur wenige Meilen von dir entfernt gelebt habe. Lange Zeit? Aber Sie waren noch in Frankreich. Das haben alle geglaubt, ja. Aber tatsächlich habe ich viele Monate in dem Strandhaus gewohnt. Es erwies sich als sehr praktisch, dass die französische Polizei mich am anderen Ende der Welt suchte, nachdem ihr drei meinen vorgetäuschten Tod aufgedeckt hattet. Ich war die ganze Zeit in deiner Nähe. Und ich habe mich gefragt, ob du manchmal an mich denkst. Nicht halb so oft, wie Sie es gern hätten. Was hatten Sie eigentlich für Pläne mit Feuermond? Wollten Sie es verkaufen? Gab es einen Sammler, der Ihnen genug Geld geboten hat? Erstaunlich. Schließlich ist es ohne den Globus des Weltenseers nichts wert. Und der befindet sich schließlich nicht in Ihrem Besitz. Wieder einmal bist du erstaunlich gut informiert, Justus. Und trotzdem noch meilenweit entfernt von der Wahrheit. Du hast das Rätsel um Feuermond noch nicht gelöst. Sonst würdest du mir nicht diese Frage stellen. Señor Juarez scheint nicht erfreut zu sein. Juarez? Ist das der Name des Nachtschatten? Richtig, er kann sehr jähzornig werden. Das hast du sicherlich schon bemerkt, Justus. Er sitzt in der Falle, genau wie Sie. Sein Jähzorn kann mir egal sein. Er hat eine Axt bei sich. Die Gitter sind aus modernem Stahl, aber die Wände lediglich aus 100 Jahre altem Holz. Was meinst du, wie lange wird es dauern, bis er sich einen Weg zu uns gebahnt hat, Justus? Gerade eben waren wir noch Gegner und schon sind wir Verbündete. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, lieber Justus? Meine Schulter. Ja, warum kann dieser verdammte Spaten nicht einfach verschwinden? Moment mal. Den Spaten kann ich nicht wegzaubern. Aber die Türklinke. Der dritte Detektiv drehte mit dem Schraubenzieher seines Taschenmessers die Schrauben der Blende des Türschlosses ab, bis es sich zur Seite drehen ließ. Dann schob er den Stift, der die Türklinke am Platz hielt, mit dem Ende des Schraubenziehers heraus. Jetzt konnte man die Türklinke problemlos herausziehen. Ja! Um Himmels Willen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber die Scheinwerfer draußen funktionieren wieder. Ich tippe darauf, dass der Strom wieder da ist. Die Gitter sind voll das Sicherheitssystem. Ich schätze mal, man kommt sie gar nicht wieder auf. Sonst wären sie ja nicht besonders sicher, oder? Man kann das Festland von hier aus sehen. Dort ist alles dunkel. Der Strom ist also noch nicht wieder da. Lediglich die Insel ist mit Strom versorgt. Dann war Bob also erfolgreich. Womit war Bob erfolgreich? Wir wollten den Generator wieder einschalten und haben das Boot des Nachtschattens angezapft, weil im Generator selbst kein Benzin mehr war. Auf dem Weg zurück habe ich ein Geräusch gehört. Da war jemand auf der Insel. Justus wollte nachsehen, aber er kam nicht wieder. Ich stand vor dem Generatorhaus Schmiere, als mich plötzlich jemand vorhin hinten niederschlug. Ja, hast du denn vom Dach aus nichts gesehen? Nein, ihr wart auf der anderen Seite des Gebäudes. Aber wer hat dich niedergeschlagen? Ich weiß nicht. Ich war einen Moment lang ohnmächtig. Als ich aufwachte, bin ich weggelaufen und habe mich versteckt. Aber was ist mit Bob? Warum hast du nicht nach ihm gesehen? Ich hatte Angst, dass der Angreifer noch da ist. Ich wollte einfach nur weg, verstehst du? Und warum bist du dann ins Haus gelaufen? Und was ist das da überhaupt für ein Fläschchen, das dir eben aus der Hand gefallen ist? Das habe ich hier gerade gefunden. Riech mal da dran. Chloroform oder sowas. Damit kann man jemanden betäuben. Und das stand hier einfach so rum? Ja. Der Nachtschatten. Er muss genauso gefangen sein wie wir. Mit dem Unterschied, dass er eine Axt hat. Und was ist denn jetzt schon wieder? Das Licht flackert. Der Generator hat wohl kein Benzin mehr. Als das Licht, das durch die Fenster fiel, zu flackern begann, wusste Justus, dass er keine Wahl mehr hatte. Ein paar Sekunden noch, dann wäre die Mausefalle außer Betrieb. Er musste etwas tun. Ein Blick in Eugenies Gesicht sagte ihm, dass auch er erkannt hatte, was geschah. Plötzlich ging alles ganz schnell. Justus sprang vor und stürzte auf Eugenie zu. Der Bewegungsmelder gab ein alarmierendes Piepsen von sich und keine Sekunde später ratterten die Fallgitter herab. Victor Eugenie warf sich auf den Boden und rollte sich unter den fallenden Gitter hindurch in den dahinterliegenden Raum. Die Gitter krachten auf den Boden und rasteten ein. Dann erlosch das Licht und die Knox-Villa versank wieder in Dunkelheit. Justus kramte seine Taschenlampe hervor. Eine hübsche Pattsituation, in die du uns gebracht hast. Verzeihen Sie, aber wo bitteschön ist das Patt, Mr. Genie? Sie haben verloren. Sie sind dort, wo Sie hinwollten. Sie können aber nicht mehr fliehen. Nun würde es mich doch interessieren, ob du deine Theorie bezüglich des Bildes bestätigt oder widerlegt siehst. Was siehst du? Ich sehe ein Gemälde, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Jean-Marie Jacquard gemalt wurde. Sehr gut. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und was sagt dir das? Ich sehe meine Theorie noch nicht bestätigt, aber bekräftigt. Wenn dieses Gemälde wirklich Feuermond ist, dann ist es eine Anamorphose. Die langgezogenen Formen und Streifen deuten stark darauf hin. Man braucht also einen speziell geformten Spiegel, um das Bild zu entzerren. Den Globus des Weltensehers. Deshalb ist er so wichtig. Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Damit ist der Globus des Weltensehers gemeint. Und auf Jacquards Grab heißt es, hast du das letzte Werk gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Das letzte Werk heißt Jacquards letztes Bild. Ja und nein. Señor Juarez scheint eine Hürde überwunden zu haben. Er kommt näher, Justus. Du beeilst dich besser, wenn du das Rätsel noch lösen willst. Aber ich gestehe, du bist in einer benachteiligten Situation, da du so weit vom Gemälde entfernt stehst. Sieh genau hin, Justus. Auf dem rechten unteren Rand. Das Bild ist ein Hernandez. Das heißt, dass das sagenumwobene Jacquard-Gemälde als Anamorphose in einem Hernandez-Gemälde versteckt ist. Dafür gäbe es nur zwei mögliche Erklärungen. Erstens, Jacquard und Hernandez malten das Bild gemeinsam. Aber das kann ich ausschließen, denn die Briefe beweisen, dass die beiden während der Zeit tausende von Kilometern voneinander getrennt waren. Daher ziehe ich nur Möglichkeit 2 in Betracht. Ich bin gespannt. Raoul Hernandez und Jean-Marie Jacquard waren ein und dieselbe Person. Bob! Da draußen ist Bob! Ich mach mal das Fenster auf. Es ist doch vergittert. Durch die Gitterstäbe kann man doch leicht durchgreifen. So. Bob, dem Himmel sei Dank. Peter, was passiert? Ich wurde niedergeschlagen, aber ich weiß nicht von wem. Ist Justus bei dir? Nein, aber Brittany. Bob, wir stecken hier fest. Aber ich habe eine Idee. Ich brauche Werkzeug, eine Brechstange oder so. Alles, was ich dir geben könnte, wäre ein Spaten. Auch gut, bring ihn mir. Und die Rolle Klebeband aus dem Rucksack. Aber sei vorsichtig. Ja, okay. Was hast du vor? Ich buddel uns den Weg frei. Ja, und dann? Willst du etwa gegen den Nachtschatten kämpfen? Ja. Aber das ist doch Wahnsinn. Er hat eine Waffe. Ich auch. Herzlichen Glückwunsch, Justus. Ich wusste, ich hatte mich nicht in dir getäuscht. Du hast großes Potenzial. Hernandez hat also wirklich nie existiert? Oh, er hat sehr wohl existiert. Aber er hat kein einziges Bild gemalt. Sie meinen, alle Hernandez-Bilder stammen von Jacquard? So ist es. Sicher, das erklärt, warum Hernandez kurz nach Jacquards Tod aufhörte zu malen. Die Trauer um seinen Tod war nur vorgeschoben. Aber ich verstehe den Grund für dieses doppelte Spiel nicht. Jean-Marie Jacquard war der Meinung, auch andere Dinge ausprobieren zu müssen als das, was ihn berühmt gemacht hatte. Andere Stilrichtungen, Spiegelungen, Anamorphosen, Bildhauerei. Doch er wusste, die Liebhaber seiner Bilder erwarteten, dass seine Bilder auch aussahen wie Jacquards. Natürlich. Vielseitigkeit ist eine Eigenschaft, die in der Kunstwelt erstaunlicherweise nicht honoriert wird. Ganz recht. Die Kunstwelt wäre enttäuscht gewesen, vielleicht sogar entsetzt, wie ein großer Künstler wie Jacquard sich plötzlich dafür hergeben konnte. Also setzte Jacquard einfach die Namen seines Freundes Hernandez unter die experimentellen Bilder. Und der spielte das Spiel mit und gab sich als Maler und Bildhauer aus, obwohl er nie ein Bild gemalt oder eine Skulptur erschaffen hatte. Als Jacquard im Sterben lag, überlegte er, ob er der Welt die Wahrheit sagen sollte. Aber er entschied sich dagegen und malte stattdessen Feuermond. Ein Bild, das bewies, dass die Hernandez-Bilder in Wirklichkeit von ihm stammen. Denn wenn man diese Anamorphose mit Hilfe des Globus entzerrt, dann sieht man einen waschechten Jacquard. Genau. Und nun kennen nur zwei Menschen des Rätsels Lösung. Du und ich. Nicht mal Julie weiß es, obwohl sie es seit Jahren vermutet. Und Charles Knox hatte keine Ahnung, was er da ersteigert hat. Interessant, dass nun zwei Menschen, die eigentlich nichts für Kunst übrig haben, das Geheimnis kennen. Findest du nicht? Die nichts für Kunst übrig haben? Sie meinen das wirklich ernst, nicht wahr? Die Kunst ist ihnen eigentlich egal. Wie wird ein Mensch wie sie zum Kunstdieb? Das habe ich schon beim letzten Mal versucht, dir zu erklären. Es ist ein Spiel. Eine Menge Leute dieser Welt glauben, dass diese Bilder viel Geld wert seien. Ich spiele das Spiel mit, solange sie mir das Geld bezahlen. Aber das hat jetzt ein Ende. Oder wie gedenken Sie, Feuermond hier rauszuschaffen? Sie sitzen in der Falle, Mr. Eugenie. Du unterliegst einem kleinen Denkfehler, Justus. Wer sagt, dass ich Feuermond stehlen will? Was haben Sie vor? Ich werde dafür sorgen, dass niemand mehr einen Blick auf Feuermond werfen wird. Die Legende um Feuermond findet hier und jetzt ein Ende. Halt! Was tun Sie denn da? Sie wollen das Bild verbrennen? Zerstören? Warum? Es ist wertlos. Wertlos? Es ist ein Jacquard. Noch dazu einer, der als Legende gilt. Und es ist ein Hernandez. Und es ist der Beweis dafür, dass alle Hernandez-Bilder Jacquards sind. All das macht es zum wertvollsten Gemälde der Welt. Das mag sein. Und doch ist es nichts weiter als... Es ist ein bisschen Ölfarbe auf Leinwand, schon verstanden. Aber das kann doch unmöglich Ihr Ernst sein. Ich fürchte, mir war selten etwas ernster. Stopp! Ich nehme Ihnen die Geschichte nicht ab. Sie wollen das Gemälde verbrennen, weil es wertlos ist? Blödsinn. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Was du glaubst, Justus, ist in diesem Fall unwichtig. Ich bin hergekommen, um Feuermond zu vernichten. Du kannst mich nicht darin hindern. Das hier ist kein Spiel. Ach nein! Auf einmal ist es kein Spiel mehr, hä? Es ist doch sonst immer nur ein Spiel für Sie, Mr. Eugenie. Und wissen Sie was? Dieses Mal würde ich sogar mitspielen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir spielen um das Bild. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wenn ich danach herausbekomme, was der wahre Grund für Ihr Vorhaben ist, dann zerstören Sie das Bild nicht. Einverstanden? Nein, dies ist kein Spiel. Was würde für mich herausspringen, wenn du es nicht errätst? Sie gewinnen. Das habe ich bereits. Falsch. Sie haben sich Ihren Sieg erschlichen. Sie haben nicht fair gespielt. So werden Sie nie bekommen, was Sie eigentlich die ganze Zeit von mir wollen. Jetzt wird es interessant. Was will ich denn deiner Meinung nach von dir, Justus? Dass ich Sie als Sieger anerkenne, als Überlegenen, als Lehrer. Sie sprachen oft davon, dass ich großes Potenzial hätte, dass ich es weit bringen könnte, dass wir eines Tages zusammenarbeiten könnten. Jedes Mal habe ich Ihren Vorschlag verweigert. Und mein Widerstand hat Sie geärgert, weil ich Ihnen Anerkennung verweigert habe. Das hat sie geärgert. Sie sind nämlich süchtig nach Anerkennung. Was sonst treibt einen Menschen dazu, in die Rolle des schillernden, weltgewandten und gerissenen Meisterdiebs zu schlüpfen? Das muss ja wirklich ein hochinteressanter Psychologiekurs gewesen sein. Aber du machst den gleichen Fehler wie viele Hobbypsychologen. Du schließt von dir auf andere. Könnte es nicht sein, dass du diese Anerkennung brauchst? Was sonst? Als der Wunsch nach Anerkennung treibt einen Jungen dazu, in diese Rolle des schillernden, sprachgewandten und hochintelligenten Meisterdetektivs zu schlüpfen? Tja, es scheint, als hätten wir mehr gemeinsam, als ich bisher zugeben könnte, Mr. Eugenie. Weißt du was, Justus Jonas? Überrascht mich immer wieder. Das heißt, Sie spielen mit? 5. 5 Fragen. Und ich antworte nur mit richtig oder falsch. Okay. Der Hauptgrund für Ihr Vorhaben ist der, dass Julianne Wallace oder jemand anderes das Bild nicht bekommt. Sie werden die Knox-Villa nicht als freier Mann verlassen und wollen verhindern, dass jemand anderes sich die Entdeckung von Feuermund auf die Fahne schreibt. Falsch. Sie wollten es also wirklich von Anfang an zerstören? Ist das deine zweite Frage? Nein. Also, Sie wollten das Bild zerstören, um zu verhindern, dass alle Welt die Wahrheit über Jacquard und Hernandez erfährt. Das würde die Kunstwelt auf den Kopf stellen und eine Menge Leute würden plötzlich sehr reich werden. Und das wollen Sie um jeden Preis verhindern. Falsch. Dann geht es Ihnen um die Legende selbst. Nicht die Wahrheit soll verschwiegen werden, sondern die Legende Feuermond soll erhalten bleiben. Sie wollen, dass die Leute an die Existenz des Gemäldes glauben oder eben nicht glauben. Es soll aber keine Beweise geben. Falsch. Du enttäuscht mich etwas, Justus. Nun komm schon, frag weiter. Die Uhr tickt. Na schön. Wird das Feuer das Bild vielleicht gar nicht zerstören, sondern irgendwas zum Vorschein bringen, was darunter oder darin versteckt ist? Falsch. Das Feuer soll und wird das Bild zerstören. Deine letzte Frage, Justus. Also, wenn all meine Vermutungen bisher falsch waren, dann gibt es nur noch eine logische Erklärung. Das Bild enthält eine Information, die niemand erfahren soll. Eine, die über die Doppelidentität von Jacquard und Hernandez hinausgeht. Sobald man die Anamorphose mit Hilfe der Weltkugel entschlüsselt, dann wird man etwas sehen, das sie lieber geheim halten würden. Richtig. Es geht um etwas sehr Privates. Ich fürchte, das Spiel ist vorbei, Justus. Du hattest deine 5 Fragen. Die richtige Lösung war nicht dabei. Tut mir aufrichtig leid für dich. Nein, ich hatte meine 5 Fragen. Aber ich habe Ihnen noch nicht das Rätsel Lösung präsentiert. Die Spielregeln sahen vor, dass ich nach diesen 5 Fragen die Wahrheit kenne. Also lassen Sie mich meine Theorie präsentieren. Denn ich glaube, ich weiß tatsächlich, warum Sie Feuermond vernichten wollen. Du schon wieder. Senor Juarez, machen Sie keine Dummheiten. Nehmen Sie die Waffe runter. Halten Sie den Mund, Eugene. Warum sollte ich auf Sie hören? Sie sitzen hinter Gittern. Ich nicht. Zu dumm. Was wollen Sie? Was glauben Sie denn, Eugene? Das Bild natürlich. Ich schlage vor, Sie nehmen es jetzt von der Wand, reichen es dem Jungen durchs Gitter und den gibt es mir. Sonst werde ich den Burschen erschießen. Senor Juarez. Haben Sie nicht zugehört, Eugene? Das Bild. Sofort. Mr. Eugene. Schon gut, Justus. Wir vertagen unseren Wettstreit. Momentan scheint es, als hätten wir beide diese Runde verloren. Oder glaubst du, ich würde dein Leben aufs Spiel setzen? Hier, nimm das Bild. Und nun gib es mir. Beweg dich, Junge. Nein. Du gibst mir jetzt sofort das Bild, oder... Oder sie erschießen mich? Nur zu, Mr. Juarez. Ich fürchte, dann werden sie allerdings nicht an das Gemälde herankommen, denn es gibt immer noch dieses hübsche Fallgitter. Der Nachtschatten trat drohend einen Schritt vor und streckte seinen Arm mit der Waffe bis zum Ellenbogen durch das Gitter. Darf ich Sie weiterhin darauf aufmerksam machen, dass Sie mit dem Bild allein nichts anfangen können? Sie brauchen den Schlüssel, um das eigentliche Bild sichtbar zu machen. Und das weiß zu diesem Zeitpunkt nur ein einziger Mensch. Mach keinen Unsinn, Justus. Dieses Bild ist es nicht wert. Justus wusste, dass Eugene recht hatte. Alles, was er wollte, war Zeit gewinnen, in der Hoffnung, dass Cotta rechtzeitig auftauchte. Plötzlich flammten bunte Lichter auf und ließen die Fenster draußen auf dem Gang grell erstrahlen. Juarez war für eine Sekunde abgelenkt. Justus stürzte vor, packte den Unterarm des Mannes und drückte ihn zur Seite. Gut so, Just, nicht loslassen. Riechen Sie mal an diesem Tuch hier, Sir. Das war's dann wohl, Senor Nachtschatten. Dios. Peter, wie... Woher... Was... Schön, dich mal sprachlos zu erleben, Just. Ich werde es mir im Kalender als historisches Datum eintragen. Aber bevor ich auf dein Gestammel eingehe, kümmere ich mich erstmal um unseren Amigo hier. Sonst wacht er womöglich wieder auf, bevor ich ihn zum Paket zusammengeschnürt habe. Woher hast du denn das Betäubungsmittel? Von Brittany. Sie hat es in der Villa gefunden. Und Bob wird damit ins Reich der Träume geschickt. Wir wissen aber noch nicht, wo wir. Zweiter, das war großartig. Ich weiß, leichtsinnig, aber großartig. Dabei hatten wir doch beschlossen, heute Nacht nichts Leichtsinniges zu machen, oder? Tust mir einen Gefallen, Just. Wie wär's, wenn wir uns das nächste Mal wirklich daran halten? Einverstanden. Was ist denn jetzt los? Das Licht wird schwächer. Geht der Generator wieder aus? Nein, das ist Bob, der ein paar von den Scheinwerfern ausschaltet, damit sein SOS-Signal besser gesehen wird. Manchmal frage ich mich, warum ich der erste Detektiv bin, wenn ihr auch ohne mich bestens zurechtkommt. Das frage ich mich auch, Justus. Das frage ich mich auch. Bob ist schon bei der Arbeit. S-O-S. Nanu, was ist los? Brittany ist los. Sie wollte unten warten, aber jetzt ist sie rausgelaufen. Wie konnte sie denn das Haus verlassen? Die Ausgänge sind doch versperrt. Mr. URS hat sich im Vorfeld einen Fluchtweg durch die Wand gebahnt. Ich habe das Loch auf dem Weg hierher gesehen. Just, es sieht aus, als würde Brittany zu unserem Boot laufen. Aber wo weiß sie denn, wo es versteckt ist? Weil ich es ihr gesagt habe. Will sie etwa die Polizei holen? Peter, glaubst du wirklich, sie hat hier irgendwo ein Fläschchen mit Chloroform gefunden? Ja, auch weil noch jemand auf der Insel rumschleicht. Der muss es liegen gelassen haben. Hat sie jedenfalls gesagt. Sie hat uns getäuscht. Da draußen ist überhaupt niemand. Und nun flieht sie mit unserem Boot. Mit unserem Boot? Aber darin ist doch der Globus des Weltenseers versteckt. Ich halte sie auf. Peter! Peter, so wart doch! Brittany, wir mit unserem Boot fliehen. Sie hat uns ausgetrickst. Was? Brittany? Ja, Just 13 Ex hat dir übrigens auch eins über den Schädel gezogen. Ich glaub's nicht. Kannst du aber. Sie war auf alles vorbereitet. Komm mit. Peter, wir haben doch gar kein Boot. Doch, das des Nachtschattens. Peter! Keine Sorge, ich habe mir seine Schlüssel vorhin abgenommen. Peter, wir haben ein Problem. Haben wir nicht. Die holen wir locker ein. Da ist sie. Bleib stehen, Brittany. Du hast keine Chance. Du kannst uns nicht entkommen. Ich schneide dir den Weg ab. Hey! Na also. Hast du es endlich eingesehen? Halt die Klappe, Peter. Ich schlage vor, wir kommen jetzt an Bord. Finger weg! Glaubt ihr, ihr hättet gewonnen, nur weil ihr das schnellere Boot habt? Weil wir das schnellere Boot haben, weil wir zu zweit sind und weil wir inzwischen genau wissen, dass du eine Verräterin bist. Ja, ich denke, wir haben gewonnen. Was meinst du, Peter? Haben wir, Bob. Ihr zwei Grünschnäbel, haltet jetzt die Klappe und hört mir zu. Ihr werdet nicht an Bord kommen. Stattdessen springt ihr jetzt ins Wasser und schwimmt 20 Meter weit weg. Den Schlüssel lasst ihr stecken. Ich nehme euer Boot. Danach könnt ihr eures zurückhaben. Oder an Land schwimmen, ganz wie ihr wollt. Der war gut, Brittany. Sonst was? Sonst werfe ich den Rucksack hier über Bord. Und ihr wisst selbst gut genug, was drin ist. Lasst euch ruhig Zeit mit der Entscheidung. Bedenkt allerdings dabei, dass mein Arm langsam lahm wird. Eine Bedingung. Ich glaube nicht, dass ihr in der Position seid, Bedingungen zu stellen. Wir behalten den Rucksack. Du bekommst das schnellere Boot und kannst verschwinden. Aber der Rucksack bleibt an Bord unseres Bootes. Einverstanden. Also ab mit euch zur Schwimmstunde. Auf geht's, Peter. Hier eigentlich? Genau das Richtige. Ganz vor mir. Aber sie wird entkommen. Warten wir es ab. Hey, Brittany, lass den Rucksack da. Auf Wiedersehen, ihr Schwachköpfe. Dieses Miststück. Komm schon, Bob. Hinterher. Vergiss es, Bob. Wir können sie nicht einholen. Hast du es ja gesehen? Unser Boot ist viel zu langsam. Langsam, ja. Aber dafür hat es einen vollen Tank. Im Gegensatz zu ihrem. Du meinst... Ich habe das Benzin für den Generator abgezapft. Es sind nur noch ein paar Tropfen drin. Wundert mich sowieso, dass wir so weit gekommen sind. Das wollte ich dir noch die ganze Zeit sagen. Aber du hast mich ja nicht ausreden lassen. Brittany sitzt bald auf dem Tropfen. Also... hinterher! Musik. Grund, weshalb sie nicht wollen, dass alle Welt Feuermond zu Gesicht bekommt. So ist es doch, Mr. Eugenie. Du hast mit jedem einzelnen Wort recht. Plötzlich fühlte sich Justus seltsam niedergeschlagen. Dieses Geheimnis war eine schwere Bürde. Er musste sich sehr genau überlegen, wie er mit diesem Wissen umgehen sollte. Na, Brittany? Genießt du die Aussicht? Ihr kleinen Schnüffler, ihr habt mich betrogen. Das sagt die Richtige. Wir sind nur auf deine Forderung eingegangen. Du wolltest das Boot und du hast es bekommen. Und wir wollten den Rucksack und haben ihn nicht bekommen. Und ihr bekommt ihn auch jetzt nicht. Nein! In diesem Moment flackerte etwas am Horizont. Santa Monica war die erste Stadt, die aus der Dunkelheit auftauchte. Die Welle des Lichts setzte sich zu den Randbezirken von Los Angeles fort. Zum Schluss war Rocky Beach an der Reihe. Die 200 Jahre alte Stadt meldete sich mit lautlosem, aber grell bunten Spektakel zurück. Magisches Licht tauchte Häuser, Straßen und Himmel in alle Farben des Regenbogens. Die Nacht der Schatten war zu Ende. Als Inspektor Cotter mit seinen Leuten die Insel erreichte, wurde er bereits von Peter und Bob erwartet. Himmel, Bob, Peter, erzählt mir bloß nicht, dass ihr für den Stromausfall verantwortlich wart. Wo ist Justus? Und warum sitzt ein gefesseltes Mädchen zu euren Füßen? Guten Abend, Inspektor. Das gefesselte Mädchen ist eine Komplizin von Victor Eugenie. Und nein, für den Stromausfall sind wir nicht verantwortlich. Aber die beiden, die es sind, sitzen in der Knox-Villa und warten darauf, von ihnen festgenommen zu werden. Einer von ihnen ist übrigens Eugenie. Aber den Rest soll ihnen Justus selbst erzählen. Der kann sowas irgendwie besser. Außerdem würde er es uns nie verzeihen, wenn wir ihm jetzt schon die Show stehlen. Sie werden bald da sein. Ich weiß. Wenn Sie mir noch etwas sagen wollen. Ich möchte dich bitten, das Geheimnis vorerst für dich zu behalten. Natürlich kannst du tun, was du für richtig hältst, aber es gibt Geheimnisse, die besser welche bleiben sollten. Denk in Ruhe darüber nach, ob du Feuermond der Öffentlichkeit präsentieren willst oder nicht. Es würde großes Aufsehen erregen. Zu viel Aufmerksamkeit kann manchmal schädlich sein. Ich erinnere mich da an einen Zeitungsartikel von einem gewissen Wilbur Graham. Es wird keine weiteren Artikel dieser Art geben. Weder über uns noch über sie. Immerhin haben sie mir das Leben gerettet. Sie hätten das Bild behalten können. Dann hätte Juarez auf mich geschossen. Aber in diesem Moment haben sie bewiesen, dass sie kein Schwerverbrecher sind, sondern ein ehrenhafter Meisterdieb. Und das heißt? Dass sie ins Gefängnis wandern werden. Aber auch, dass ich ihrem Wunsch entsprechen und das Geheimnis von Feuermond für mich behalten kann. Ich danke dir. Bevor sich unsere Wege trennen, grüßt Julie von mir und richte ihr eine Entschuldigung aus. Sie ist nicht meine Rivalin und war es auch nie. Sie hat die ganze Zeit mit den besten Absichten gehandelt. Ich hatte nur deshalb das Gegenteil behauptet, damit ihr verhindert, dass sie Feuermond findet. Denn ihr Ehrgeiz ist wohl noch größer als deiner, Justus. Ich bezweifle, dass sie mir das Versprechen hätte geben können, das du mir gegeben hast. Guten Abend, die Herren. Oh, guten Abend, Inspektor Cotter. Schön, dass Sie Ihren Weg hierher gefunden haben. Noch weiter nach rechts. Rechts? Wir befinden uns hier auf dem Meer, Bob. Da gibt es kein Rechts und kein Links. Nur Backbord und Steuerbord. Mein Gott, dann halt Steuerbord oder Backbord. Ist doch völlig egal. Steuerbord. Fahr mal ein bisschen weiter nach rechts, Zweiter. Du hast immer noch nicht erzählt, wie du die Stelle wiederfinden willst, an der Brittany den Rucksack ins Meer geworfen hat, Bob. Du hast uns auch immer noch nicht erzählt, was du über das Geheimnis von Feuermond herausgefunden hast. Ich hab's wohl gesagt. Alle Hernandez-Bilder sind in Wirklichkeit von Jacquard. Ja, das. Aber du meintest, da wäre noch was. Der Grund, weshalb Eugenie das Bild vernichten wollte. Und du wolltest ihn uns nicht nähen. Das würde ich euch lieber zeigen, als es euch zu erzählen. Ja, ich euch auch. Und zwar genau hier. Halt an, Peter. So, so. Genau hier, ja? Und wie kommst du zu dieser Annahme? Ich zeig's dir, wenn du dich genau hierher setzt, wo ich gerade sitze. Und jetzt? Jetzt mach dich doch nicht so dick. So, und jetzt guck mal über die Spitze des Bugs hinweg zur Küste. Was siehst du? Pier von Rocky Beach. Und? Den hätte ich ja vorher schon gesehen, wenn das Boot in die richtige Richtung gedreht gewesen wäre. Das kann doch nicht ein Anhaltspunkt sein. Ein Anhaltspunkt. Siehst du die Kerbe da rechts im Rumpf? Die habe ich gestern Nacht ins Holz geritzt. Und jetzt guck da drüber hinweg. Ganz am Horizont sehe ich die Bergspitze des Mittagscanyons. Die meinst du nicht, wahr? Und das hier ist die dritte Markierung, richtig? Genau dahinter ist die Spitze des Rathauses zu sehen. Wenn man an genau diesem Platz sitzt und den Blick auf diese drei Markierungen, die beiden Kerben und die Bugspitze verlängert, dann gibt es nur einen Ort auf der Welt, an dem sich exakt dieses Bild ergibt. Mittagscanyon rechts, Pier geradeaus und Rathaus links. Backboard! Pop, du bist genial! Das hätte mir nicht besser einfallen können. Hört, hört! Große Worte aus dem Mund des ersten Detektivs. Da das nun alles geklärt ist, können wir endlich loslegen. Aber natürlich. Willst du allein runtergehen, Peter? Von mir aus. Tauchen kann ich ja. Und ich finde, es ist die gerechte Arbeitsteilung. Brittany versenkt die Kugel, Bob findet die Stelle wieder, ich hole sie raus. Und danach bist du dran, Just. Ich will wissen, was das nun für ein großes Geheimnis ist, das du aufgedeckt hast. Ich habe ihn. Gute Arbeit, Zweiter. Danke. Und jetzt will ich endlich diesen verdammten Globus sehen. Gern. Bitte sehr. Justus, würdest du uns bitte erklären, weshalb da jetzt ein Medizinball drin ist? Gern. Die Geschichte von vorn? Ich bitte darum. Also, als wir in Oxnard bei Brandon Myers waren, hatte ich den Eindruck, dass Julianne Wallace uns nicht die Wahrheit sagt. Deshalb stahl ich kurz vor ihrem Aufbruch das Gerät aus ihrer Jackentasche, mit dem sie den Alarm ihres Wohnwagens ausschaltet. Ich begab mich, während ihr nach Rocky Beach fuhrt, nach Solroma, deaktivierte den Alarm und stieg in den Wohnwagen ein. Mir fiel auf, dass ihre größte Sorge einem verkümmerten Gummibaum galt, als sie damals nach Hause kam. Daher vermutete ich, dass sie dort etwas sehr Wertvolles versteckt. Der Globus des Weltenseers. Genau. Aber ich fand stattdessen im Blumentopf eine kleine Metallkassette mit Sparbüchern, Schmuck und anderen Wertsachen. Ja, aber als du zum Schrottplatz zurückgekommen bist, hast du so geheimnisvoll getan. Und dann am Abend hast du aus Onkel Titus Schuppen diesen Rucksack geholt. In den ich den kaputten Medizinball mit Backsteinen beschwert gepackt habe. Ich habe kein Wort darüber verloren, was sich im Rucksack befindet. Nein, das hast du nicht. Aber du verschweigst uns ja öfter mal was. Deshalb dachten Peter und ich, dass du den Globus gefunden hast. Ihr solltet das ja auch glauben. Damit ihr euch nicht aus Versehen verplappert. Brittany biss an und entlarvte sich damit am Ende. Ihr Plan war es, Eugenie und den Nachtschatten auszuschalten, um selbst an Feuermund zu kommen. Aber dafür brauchte sie unsere Hilfe. Das mit dem Ausschalten hat auch funktioniert. Nur zum Schluss wurde klar, dass sie sich maßlos überschätzt hatte und zog es vor zu verschwinden. So? Und warum lässt du mich dann im eiskalten Wasser nach einem Medizinball und ein paar Backsteinen tauchen? Ich wollte euch den Spaß nicht verderben. Und außerdem hat es mich interessiert, ob Bobs Markierungsmethode effektiv sein würde. Sie war es. Ich bin stolz auf euch. Sag mal, geht's dir noch gut? Wann bist du das letzte Mal baden gegangen? Das ist das allerletzte. Na warte. Moment. Wenn du mich jetzt ins Wasser schubsen willst, dann werde ich, fürchte ich, nicht das Geheimnis von Feuermond verraten können. Dann verrat's endlich. Bald. Moment mal, wir sollen noch länger auf das Rätsels Lösung warten? Nur noch ein paar Stunden. Charles Nox hat mich angerufen, dass wir heute Abend auf die Insel fahren und ihm erklären, was vorgefallen ist. Julienne wird uns begleiten. Ich nehme nämlich an, dass sie tatsächlich im Besitz des Globus ist. Nur hat sie ihn an einem weitaus besseren Ort versteckt. Und den Globus brauchen wir fürs große Finale. Wir müssen also noch länger warten und dürfen dich nicht ins Wasser schubsen, ja? Ja. Was meinst du, Bob? Tja, wenn er droht, uns sonst nichts zu verraten... Dann dürfen wir ihn wohl nicht ins Wasser schubsen. Ja, so sieht's leider aus. Was machen wir denn dann? Ich denke, das liegt auf der Hand. Sehe ich auch so. Ja, uns bleibt keine Wahl. Also dann. Bringen wir's hinter uns. Hey, nein, nein, nein, nicht da! Julian Wallace war sauer. Es dauerte eine Weile, bis Justus ihr am Telefon erklärt hatte, warum er in ihren Wohnwagen eingedrungen war. Dann jedoch war sie so neugierig, dass sie sofort nach Rocky Beach kam. Sie trug einen großen, runden Rucksack, dem von Justus nicht ganz unähnlich. Am Abend fuhren sie zu viert nach Knox Island. Justus berichtete auf die Schnelle das Wichtigste, wollte aber dann auch noch einiges wissen. Warum haben sie uns gestern nicht die Wahrheit gesagt? Dass sie nicht an die Existenz von Feuermond glauben, ist doch eine Lüge. Ich suche schon sehr lange nach Feuermond. Jahrelang hieß es sei nur eine Legende. Aber ich war immer davon überzeugt, dass es das Bild wirklich gibt. Also machte ich mich auf die Suche, nahm einen Job im Hernandez-Haus an, um an mehr Informationen zu gelangen. Dadurch lernte ich meinen Kollegen Granton kennen, der genauso von Feuermond fasziniert war wie ich. Jahrelang sammelten wir alle Informationen, die es gab, aber das Bild fanden wir nicht. Wir suchen das Bild nun schon so lange und wollten nicht, dass ihr uns mit der Entdeckung zuvorkommt. Deshalb habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Aber ich wollte es nie stehlen, sondern lediglich finden. Das hatte ich mir schon gedacht. Und gestern entdeckte Brandon eine Spur, deshalb sind sie so überstürzt nach Oxnard aufgebrochen, nicht wahr? Ja, Brandon rief mich an und teilte mir mit, dass die gestohlenen Jacquard-Briefe von der Polizei in Victors Strandhaus gefunden und von der Jacquard-Gesellschaft zurückgegeben worden wären. Ich hatte die Briefe nie gelesen, da Victor sie vorher stahl. Und zwar nicht, um sie zu lesen, sondern um zu verhindern, dass ich sie las. Sonst hätte ich das Geheimnis von Feuermond vielleicht lüften können, und das wollte er verhindern. Nun, letztlich enthielten die Briefe aber keinen Hinweis auf das Versteck des Bildes. Stimmt, Mr. Eugenie hat es nur befürchtet. Das Versteck wusste einzig und allein er. Zum Globus des Weltenseers. Er wurde schon vor einigen Jahren gestohlen. Von Ihnen, nicht wahr? Ja, mir war schon lang klar, wie wichtig der Globus ist. Als die Figur dann auf dem Vorplatz aufgestellt wurde, war die Weltkugel in zu großer Gefahr. Also habe ich sie an mich genommen und an einem sicheren Ort versteckt. Sie kennen das Geheimnis des Bildes, nicht wahr? Sie wissen, wozu Sie den Globus brauchen. Und... wofür der Beweis ist. Sag du es mir. Alle Hernandez-Bilder waren in Wirklichkeit von Jacquard gemalt. Das war jahrelang meine Vermutung. Wenn das in der Kunstwelt bekannt wird, ist das eine Sensation. Alle Hernandez-Bilder werden um ein Vielfaches im Preis steigen. Mit solch einer Information muss man sehr sorgfältig umgehen. Und es gibt noch eine Information, mit der man sorgfältig umgehen muss. Dem zweiten Geheimnis von Feuermond. Dem zweiten Geheimnis? Wir sind da. Ah, da seid ihr ja endlich. Mr. Nox, darf ich Ihnen Miss Wallace vorstellen? Sie ist Kunstexpertin und weiß alles über Raul Hernandez und möchte gerne einen Blick auf das Bild werfen. Das Bild? Mein Gott, wenn ich gewusst hätte, dass es so viel wert ist, dass sogar ein weltberühmter Meisterdieb es haben will, dann hätte ich es wohl gar nicht ersteigert. Himmel, Himmel, Himmel. Und dabei habe ich beim Bau der Villa alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. In der Tat, ohne ihren Notstromgenerator war das aber nur noch halb so viel wert. Er hätte anspringen müssen. Vor einer Woche war noch jemand von der Firma hier, um sich darum zu kümmern. Von welcher Firma? Na, die Veranstaltungsfirma, die ich gesponsert habe. Die Lichtshow realisiert hat. Es war eigentlich alles schon fertig verkabelt, aber dann kam ein Mann, der den Generator nochmal überprüfen wollte. Das war nicht zufällig ein sehr großer, sportlicher Mexikaner? Doch, aber woher weißt du das? Kennt ihr ihn etwa? Mr. Knox, ich schlag vor, wir gehen ins Haus und erzählen Ihnen die ganze Geschichte von Anfang an. Ich danke euch für euren Mut und eure Tapferkeit, den Hernandez zu retten. Auch wenn ich nicht begreife, warum Eugenie es ausgerechnet auf dieses Bild abgesehen hatte. Es ist schließlich kein Picasso oder Van Gogh oder Jacquard. Ach, herrje, du hast dich bestimmt erkältet, als du gestern die halbe Nacht bei dieser eisigen Kälte auf meinem Dach sitzen musstest. Gott, oh Gott, ich darf gar nicht daran denken, was da alles hätte passieren können. Also auf dem Dach meine ich. Wenn du nun heruntergefallen wärst, möchtest du eine heiße Milch mit Honig? Oder eine heiße Zitrone? Ach, nein, danke. Es geht schon. Mr. Knox, ich habe noch eine Bitte. Ja? Was denn, Justus? Alles, jederzeit. Miss Wallace und wir würden uns gern nochmal den Hernandez ansehen. Aber natürlich, er hängt wieder an seinem alten Platz. Wartet, ich führe euch nach oben. Nicht nötig. Wir kennen ja den Weg. Ich könnte vielleicht doch eine heiße Zitrone brauchen, Mr. Knox. Mit Honig. Aber selbstverständlich, kein Problem, ich mach dir eine. Ich kann die Zitrone sogar frisch auspressen. Geht nur schon nach oben, ich komme gleich nach. Danke, Mr. Knox. Uns bleibt nicht viel Zeit, bis Mr. Knox hier auftaucht. Da ist es also. Feuermond. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das sieht ja gar nicht so spektakulär aus. Es ist ja auch erst die Hälfte der Wahrheit. Der Globus? Hier. Diese Ehre gebührt dir, Justus. Sind Sie sicher? Na schon. Was muss ich denn tun? Befände sich der Globus noch auf der ausgestreckten Hand des Weltenseers, müsste man die Skulptur direkt vor dem Bild platzieren. Glaube ich zumindest. Ich habe zwar lange an dem Thema gearbeitet, aber das sind alles nur Vermutungen. Also, probieren wir's. Justus hielt die Kugel vor das Bild. Das Gemälde spiegelte sich in dem schimmernden Metall. Der erste Detektiv drehte sie ein wenig und langsam schoben sich die bunten Flecke zu komplexen Formen zusammen. Die Kontinente hoben bestimmte Elemente hervor, und wie bei einem Puzzle ergab alles nach und nach ein einziges großes Bild. Aus dem Hernandez-Gemälde wurde Feuermond. Die wirren Striche und Tupfer verwandelten sich in Augen, Nase, Wangenknochen und Lippen, in dunkles Haar. Das hat ja gar nichts mit Feuer zu tun. Es ist ein Porträt eines jungen Mannes und es ist unverkennbar ein Jacquard. Es hat etwas mit Feuer zu tun. Ich habe heute recherchiert. Erinnert ihr euch daran, dass Jacquard einen Sohn hatte? Ignace Chandler Jacquard. Sein erster Vorname ist französisch und sein zweiter indischen Ursprungs, da seine Mutter Halbinderin war. Der Name Ignace leitet sich vom lateinischen Ignis ab und bedeutet Feuer. Chandler ist indisch und heißt übersetzt Mond. Feuermond. Unglaublich. Und nun seht euch das Bild genau an. Kommt euch dieser junge Mann nicht bekannt vor? Aber das... Victor. Victor Eugène. Aber das bedeutet ja... Es bedeutet, dass Victor Eugène niemand anderes ist als Jean-Marie Jacquards Sohn. Die drei Fragezeichen und Julienne verabschiedeten sich von Mr. Knox, nachdem Peter seine heiße Zitrone hinuntergestürzt hatte. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das erklärt so einiges. Mein Gott, es erklärt alles. Es erklärt zum Beispiel, warum Victor Eugène von Anfang an wusste, wo sich das Bild befand, obwohl es keine Hinweise darauf gab. Und wie es ihm schon in jungen Jahren gelang, einen echten Hernandez zu stehlen. Er nahm ihn einfach aus dem Atelier seines Vaters. Ich wusste nichts davon. Er hat mir nie von seiner Familie erzählt. Nie! Aber warum? Warum was? Warum alles? Warum wird der Sohn eines berühmten Malers zum Kunstdieb? Warum hat er nie erzählt, wer er wirklich ist? Warum wollte er das Bild zerstören? Langsam kann ich es mir vorstellen. Victor erzählte nicht, wer seine Eltern sind, aber er sprach oft davon, dass er seinen Vater nicht verstehe. Er beklagte sich, dass sein Vater immer nur ans Geschäft denke und sich nicht für seinen Sohn interessiere. In gewisser Weise hat Eugenie mir das Gleiche erzählt. Kunst sei eigentlich wertlos, nur Farbe auf billiger Leinwand. Jean-Marie war wohl kein besonders guter Vater, und Eugenie verstand nicht, wie man sein Herz so an Ölfarbe und Pinsel hängen kann, anstatt sich um seine Familie zu kümmern. Ihm waren die Bilder seines Vaters egal. Sobald er alt genug war, ging er von zu Hause fort und änderte seinen Namen in Victor Eugenie, den lieh er sich gewissermaßen von einer Freundin, Lydia Cartier, in deren Familie es einen Victor Eugenie gab. Das hatten wir damals beim Fall Poltergeist rausgefunden. Ich war sehr irritiert, als sie erzählten, Lydia Cartier wäre lediglich eine Freundin von Eugenie gewesen, nicht aber eine Verwandte. Aber jetzt ergibt das einen Sinn. Vermutlich stand der junge Ignace eines Tages vor ihrem Familienstammbaum, entdeckte den Namen Victor Eugenie und wählte ihn als seinen neuen Namen. Von Ignace Chandler, Feuermond, zu Victor, lateinisch der Sieger. Das passt zu ihm, denn er hat ja viele Male gesiegt. Und er bekam die Anerkennung, die er wollte. Die Menschen verehrten ihn als Meisterdieb. Dann wurden die letzten Briefe seines Vaters an dessen Freund Hernandez entdeckt. Und da Eugenie befürchtete, dass die Briefe Hinweise auf seine Identität enthalten könnten, ließ er sie stehlen. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte Feuermond vernichten, den einzigen Beweis dafür, wer er wirklich ist. Aber warum? Weil er vielleicht inzwischen gelernt hatte, dass es nicht unbedingt der beste Weg war, den er für sein Leben gewählt hatte. Ja, er wollte nicht, dass sein Name im Nachhinein den Namen seines Vaters in den Dreck zieht. Und trotz allem hat Eugenie seinen Vater ja geliebt, wie jedes Kind das tut. Und auch Jacquard hat seinen Sohn geliebt. In einem der Briefe vertraute Jacquard Hernandez an, wie sehr er bedauere, kein guter Vater gewesen zu sein. Das hat Eugenie gelesen und vielleicht hat es ihn ein wenig mit seinem Vater versöhnt. Die Frage ist nur, was wir jetzt tun. Mr. Eugenie bat mich, das Geheimnis für mich zu behalten, aber ich kann das nicht allein entscheiden. Sie sind jahrelang diesen Geheimnis hinterhergejagt, Julien. Ich musste sie einfach ins Vertrauen ziehen. Nun haben sie die Beweise, die sie gesucht haben. Sie könnten sie der Öffentlichkeit präsentieren. Aber damit wird auch Eugenies Geheimnis aufgedeckt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es würde einen riesen Wirbel verursachen. Die Frage ist, wofür? Alle Besitzer eines Hernandez würden sich die Hände reiben, weil sie plötzlich einen Jacquard in der Wand hängen hätten. Und die Presse würde Eugenie zerfleischen. Und das hat er in meinen Augen nicht verdient. Es wäre widerlich. Was meinen Sie? Rocky Beach war genau 200 Jahre und eine Woche alt, als El Niño endlich aufgab und die Sonne zurückkehrte. Was ebenfalls zurückkehrte, war die Zentrale. Julian Wallace war so freundlich gewesen, sie mit ihrem Jeep nach Rocky Beach zu ziehen. Die drei Fragezeichen hatten jede freie Minute damit verbracht, sie zu reparieren. Anfangs hatte es hoffnungslos ausgesehen. Doch mit tatkräftiger Unterstützung von Onkel Titus und der Bewirtung mit Kirschtorte und Orangensaft von Tante Mathilda war es ihnen gelungen, die Zentrale wieder auf Vordermann zu bringen. Und nun sah sie beinahe besser aus als vorher. Beinahe. Guten Abend, die Herren. Nanu, ich dachte, eure Zentrale sei hinüber. Inspektor Cotta, das ist ja ein seltener Besuch. Ich hatte meinen freien Tag und ich dachte, ich schau mal vorbei. Ihren freien Tag? Jetzt schon? Ja, den ersten seit Wochen. Aber langsam glätten sich die Wogen. Ich bin in Fall Eugenie nämlich endlich los. Interpol kümmert sich um die Angelegenheit. Es wird bald ein ordentliches Gerichtsverfahren für ihn geben. Aber das ist dann nicht mehr meine Sache, Gott sei Dank. Ach, ich dachte, Sie wollten den Fall unbedingt behalten. Tja, so kann man sich irren. Ehrlich gesagt möchte ich mich bei euch entschuldigen. Als Eugenie damals bei uns in Untersuchungshaft saß, da war ich wohl etwas überfordert und gestresst und sehr, sehr unfreundlich und unfair. Tut mir leid. Naja, so schlimm war es ja gar nicht. Und was ist mit Ihrer Beförderung? Man hat mir eine angeboten, aber ich habe abgelehnt. Abgelehnt? Aber warum denn? Die Bezahlung wäre zwar besser, aber ehrlich gesagt ist mir das zu viel Bürokratie. Da müsste ich mich nämlich immer noch mit Eugène beschäftigen. Mir reicht's. Da bleibe ich lieber Inspektor. Außerdem würde dann jemand anders eure panischen Anrufe bekommen, wenn euch mal wieder jemand aus der Patsche helfen muss. Und das möchten Sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Falsch, Justus Jonas. Das möchte ich niemandem zumuten. Und was ist eigentlich mit Senor Juarez? Der wird wohl etliche Jahre von der Bindfläche verschwinden. So viel, wie er schon auf dem Kerbholz hat. Und, Brittany? Ich weiß es nicht. Sie hat sich einiges zu Schulden kommen lassen. Andererseits sind diese Tatbestände nicht besonders schwerwiegend. Schlecht abzuschätzen, ob sie ins Gefängnis muss oder mit einer Geldstrafe davon kommt. Wir werden sehen. Ach so, den Brief hier soll ich dir geben, Justus. Danke. Lieber Justus, da mir bisher noch keine Skandalgeschichten zu Ohren gekommen sind, gehe ich davon aus, dass du dein Versprechen gehalten hast und mein Geheimnis bewahrt hast. Ich danke dir. Ich weiß nicht, ob wir uns noch einmal wiedersehen werden, aber ich würde es mir wünschen. Schließlich möchte ich nicht umsonst so viel Zeit meines Lebens damit verbracht haben, den Lebensweg eines Jungen zu verfolgen, der absolut brillant ist. So oder so, falls wir uns wiedersehen, dann wird diese Begegnung unter anderen Umständen stattfinden als die letzten Male. Das ist ein Versprechen. Grüße deine tapferen Freunde von mir. Neben deinem Mut, deiner Intelligenz und deiner Loyalität sind sie deine größte Stärke. Victor Eugène. Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt. Sie schon wieder. Habe ich Ihnen nicht schon tausendmal gesagt, dass... Mr. Barker... Von Altmetall Barker? Ganz recht. Ich zog es vor, heute persönlich zu erscheinen, nachdem Sie meinen Fahrer bereits 4-mal wieder weggeschickt haben. Was denken Sie sich dabei? Mr. Barker, ich kann das erklären. Titus Jonas, was geht hier vor? Das wüsste ich allerdings auch gern. Das kann ich Ihnen sagen, Madame. Ihr Mann und ich haben einen Vertrag. Er hat vor einigen Tagen Trödelkram bei mir gekauft zu einem sehr, sehr guten Preis. Allerdings hat er sich dafür bereit erklärt, dafür auch meinen ganzen Schrott abzunehmen, den ich nicht mehr verwerten kann. Nämlich diese Ladung hier, plus 2 weitere. Wie bitte? Ist das wahr, Titus Jonas? Ja, ich hatte nicht gedacht, dass es so viel Altmetall ist. Hören Sie, ich habe weder Zeit noch die Lust, Ihrem Ehekrach beizuwohnen. Sagen Sie mir einfach, wo ich das Zeug abladen kann. Abladen? Hier? Nirgendwo. Wir haben keinen Platz. Das Gelände ist vollgestellt bis oben hin. Verzeihung, Madam, aber das ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Vertrag ist Vertrag. Kollegen, ich habe da gerade eine Idee. Wie wir Onkel Titus da rausboxen können? Schieß los. Ja, wenn wir helfen können, immer. Ich weiß nicht recht, ob ihr einverstanden seid, aber unsere Zentrale war doch früher unter einem Schrottberg versteckt. Und wenn ich so zurückdenke, waren das die besseren Zeiten für uns. Niemand wusste von unserem Hauptquartier. Es gab keine Einbrüche, keine Diebstähle und vor allem keine Tante Mathilda, die jederzeit wusste, wo wir stecken. Du meinst... Ja, Justus, das ist eine großartige Idee. Damit wäre auch sichergestellt, dass sich die Zentrale nie wieder von der Stelle bewegt. Wir bräuchten natürlich neue Geheimgänge und so weiter. Wir machen. Bob, was meinst du? Ich bin etwa 7 Millionen %ig Peters Meinung. Also dann. Justus unterbreitete seine Idee. Mr. Barker war zufrieden. Onkel Titus war ungläubig, aber erleichtert. Tante Mathilda war entsetzt, konnte aber nichts dagegen sagen. 5 Minuten später wurde die Zentrale mit ungeheurem Getöse für immer unter einem riesigen Berg Schrott begraben. Es war wie in alten Zeiten. Und die 3 Detektive waren glücklich und erleichtert wie nie zuvor in ihrem Leben. Auf die Villa zu wie eine Fliege auf die Windschutzscheibe. Mach was ich... Bob, halt an!